Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Willkommen zu einer neuen Woche. Heute haben wir die Nacht von Montag auf Dienstag. Und das bedeutet, dass wir eine freie Telefon-Talkshow haben, eine offene Show. Und dieses wiederum bedeutet, dass ihr euch hier ganz einfach bei mir melden könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer so ähnlich hinten 110. Der erste Mensch, der heute Nacht am Telefon ist, der erste Anrufer, das ist Sven und er ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Sven. Ja, ich möchte mit dir über Cruisen reden. Über Cruisen? Ja. Jetzt könnte ich schwören, dass, sagen wir mal so, 70-80% unserer aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer nicht wissen, was Cruisen ist. Ja, Cruisen ist, da treffen sich Männer auf Parkplätzen und ja, was machen die da? Ha, Schweinereien. Ja, genau. Sex. Dreckigen, vulgären Sex. Ja, dreckig nicht unbedingt. Nein. Also, es sind Plätze, also draußen, Autobahnraststätten oder kleine Wäldchen, hier in Köln gibt es sowas, da ist so eine kleine Wiese mit Waldumrandungen und so. Da geht man dann hin als homosexueller Mann. Ja. Und ja, beschreib du das mal ganz einfach, wie das da abgeht. Ja, wie geht das da ab? Man fährt auf diesem Parkplatz, also ich kenne das noch hier aus dem Ruhrgebiet, weil hier zum Beispiel das bekannteste ist hier im Ruhrgebiet die Ruhrtalbrücke. Da stellt man sich auf diesem Parkplatz halt hin und dann ist das wie eine Modenschau, läuft das erstmal ab, da laufen dann... Also Tag und Nacht fährt man dahin? Ja, nicht Tag und Nacht, also eher nachts. Eher nachts, also, oder? Ab 8 Uhr geht das dann los und dann bis in die frühen Morgenstunden. So, jetzt fahre ich dahin oder wir stellen uns das mal vor, man fährt dahin, es ist Abend, jetzt 8 Uhr ist es dunkel schon, ja. Ich fahre mit dem Auto drauf auf den Parkplatz. Ja. Und dann? Ja, dann ist links die Spur und dann laufen da, steigen welche aus, laufen hin und her, gucken sich die Männer an. Ist also wie eine Modenschau, läuft das ab, dass erstmal geguckt wird und abgecheckt wird, welche Leute sind da. Steigen denn alle immer aus den Autos aus? Nein, nicht alle, also jeder einzeln so, man läuft mal hin und her. Und wenn einer einem gefällt, dann steigt man auch aus, unterhält sich vielleicht erstmal einen Moment, erstmal gucken, wie ist der so drauf. Oder lässt den anderen gar einsteigen ins Auto? Ja, das auch. Das aber auch. Das ist so eine Sache, die, da ist man eher vorsichtig im ersten Moment. Wie erkenne ich denn überhaupt die Leute? Es ist doch in der Regel stockfinster auf diesen Autobahnparkplätzen. Ja, man erkennt immer Schatten und es sind ja auch Toiletten meistens da, die sind beleuchtet und dann geht man erstmal auf die Toilette und guckt und hier und da. Also es ist ein langwieriges Unterfangen, bis es dann mal zur Sache kommt, oder? Och, es geht mal schneller, mal sitzt man aber auch 2 Stunden im Auto. Aha. Und gut. Ja, nehmen wir mal an, du hast dann jemanden gesehen, du sitzt im Auto. Ja. Und du hast jemanden vorbei schlendern sehen, so von der Silhouette zumindest, der dir ganz gut gefällt, knackigen Arsch und ganz gut gebaut vielleicht, oder auf was du auch immer stehst. Ja. Und ihr habt irgendwie ein bisschen miteinander kommuniziert, was passiert dann? Ja, dann wird abgeklärt, wo eingestiegen wird, ob er bei mir, ich bei ihm, und dann wird halt, oder ob irgendwo ein ganz anderes Örtchen gesucht wird, wo es ruhiger ist, weil auf diesen Autobahnplätzen, da wird dann oft auch gespannt und ich sag mal, das ist nicht so mein Ding. Also es kann auch sein, dass man dann in dem Wagen woanders hinfährt. Ja, fährt man, es gab auch schon Zeiten, da ist man dann, ist meistens im Sommer so, dass man dann zu demjenigen nach Hause fährt oder er zu mir kommt und das dann da... Kann aber auch sein, dass es in dem Auto, welches da geparkt ist, dann auch geschieht, ne? Ja, man fährt aber immer ein Stück weg. Also es wird immer erst ein Stück weggefahren. Ach so. Also Voyeure sind nicht so gern gesehen? Ja, nicht unbedingt. Es gibt zwar immer welche genug, aber man fährt immer ein Stück weiter. Ist das deine hauptsächliche Form der Sexualität, die du lebst und praktizierst? Ja, nicht hauptsächliche Form. Es ist also... Ich bin noch nicht geoutet und das ist so es weiß also ein teilweises, so ungefähr, die können sich's erahnen. Und ein Teil soll es auch wiederum nicht wissen, von Arbeit wegen und solche Sachen. Das gut, dann, das ist dann vielleicht noch ein anderes Thema mit dem Outen. Vermutlich würdest du dieses auch tun, wenn du vollkommen geoutet wärst. Ja, mit Sicherheit. Weil ich kenne viele Schwule, die stehen einfach auf sowas. auch wenn sie ganz frei und offen leben. Wie oft fährst du denn auf so einem Parkplatz? Ich sag mal, jedes Wochenende. Doch schon, so oft. Ja, doch schon, so oft. Ist wie eine Sucht geworden. Ja. Das ist ja nun vollkommen, viele, könnte ich mir vorstellen, schütteln jetzt etwas den Kopf und sagen, eine seltsame Form der Sexualität. Es ist völlig anonym. Vermutlich siehst du in der Regel die Leute gar nicht wieder danach, wenn ihr es einmal dann miteinander getrieben habt. Ja, was reizt dich da? An der Sache. Das ist ja dieser Reiz, dass man vielleicht die Leute nie wieder sieht, aber dass man auch regelmäßig andere hat. Und das ist halt der Reiz an der Sache und nicht ohne Verhütung natürlich. Das wollte ich genau jetzt fragen, weil ich da auch üble Geschichten mittlerweile höre von Schwulen, von jungen Schwulen, du zählst dazu ja, denen dieses Thema gar nicht mehr so präsent ist oder so wichtig ist. Wie ist es wichtig? Also ohne Gummi läuft nichts, also das ist, weil ich möchte gerne noch ein bisschen leben. Und ist es dir denn schon mal passiert, dass du da Sex mit jemandem hattest, den du, so wie man das aus Dark-Räumen, also aus diesen vollkommen verdunkelten Räumen in der schwulen Szene, in Diskotheken kennt, den du gar nicht richtig wahrnehmen kannst, sondern einfach vielleicht wirklich nur die Umrisse? Nee, also sobald er irgendwo im Auto ist oder ich bei ihm im Auto ist, möchte ich wenigstens einmal, dass Licht angemacht wird, weil das... Ach, das schon. Wer weiß, wie er aussieht. Ja. Na gut, also ich habe auch trotzdem, dass ich da hinfahre, nur meine Ansprüche. Du bist jetzt 19 Jahre alt. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal auf so einem Parkplatz gefahren bist? Ja, gerade mein Führerschein mit 18. Mit 18, gerade da war es dann passiert. Ja, ich habe davon gehört. Oder was heißt, ich habe davon gehört. Ich bin zu einer Freundin gefahren, bin dann abends zurückgefahren und habe halt auf diesen Parkplätzen angehalten. Und stelle ich mir am Anfang relativ aufregend vor, weil man ja gar nicht so diese Verhaltensregeln kennt. Wie geht man da miteinander um, ne? Ja, es war schon ziemlich aufregend. Also es war, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich fing an zu zittern, als der Erste an meinem Auto vorbeilief. Und als er dann vor meinem Fenster stand und sich im Schritt fasste, da war dann aus, da bin ich dann gefahren. Das erste Mal. So direkt geht es dann. Dann bleibt er vor dem Fenster stehen und packt sich in den Schritt, oder wie? Ja, es gibt auch noch die extremere Variante. Die holen ihn gleich raus. Ja. Ja. War das dein erster schwuler Sex überhaupt auf diesem Parkplatz? Nee, das war nicht mein erster schwuler Sex. Meinen ersten schwulen Sex hatte ich damals in einer Jugendherberge mit der Schule. Ach so. Da war ich mit der Schule unterwegs. Ja. Das war hoffentlich nicht mit dem Lehrer. Nee, nicht mit dem Lehrer. Nee, also kann zu einer Sucht werden. Wenn du aber beispielsweise, ich gehe mal davon aus, dass du im Moment in keiner Beziehung bist. Nee, im Moment nicht. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du in einer Beziehung bist, dass du das dann nicht mehr brauchst? Ich hoffe es, dass ich dann nicht mehr brauche, weil ich sag mal, ich hatte schon eine schwule Beziehung, ziemlich verdeckt über ein Jahr und ich sag mal, ich bin dann in dem Sinne dann treu auch. Also das ist ein schönes, schöner Satz, ein schönes Wort von dir. Ich hoffe sehr, dass das mit dem sich nach außen zeigen, mit dem Outen, demnächst sich richtig entwickelt bei dir und klappt. Ja, es kommt immer mehr. Wie hieß denn noch gleich dieser Parkplatz? Ruhrtalbrücke, ja, für die Interessierten, die da vielleicht auch mal gucken wollen. Ja, es gibt auf der 42 noch einen, auf der 43 noch einen. Ich glaube, die Autobahnen wimmeln. Die Autobahnen sind, glaube ich, Sodom und Gomorra. Ne? Ich hatte ja auch schon einige heterosexuelle Menschen hier in der Leitung, die mir dann auch erzählten, wo Pärchen sich auf Autobahnen treffen und Dinge tun, die wir anständigen Bürger gar nicht für möglich halten, dass das an einer öffentlichen Autobahn alles passiert. Ja, das ist so. Gut, Sven. Gut. Viel Glück im Leben und alles Gute. Gleichfalls. Dankeschön. Okay. Tschüss. Meine Telefonnummer 0800 5678 111. Das sage ich immer für die Radio-Zuhörer. Wir haben ja eins live. Das Radio ist ja hier auch dabei, so wie ihr das Fernsehen dabei seid. Und ihr könnt das ja hier immer lesen. Also muss ich es aber auch immer noch für die Radio-Zuhörer sagen. Auch die Faxnummer 0800 5678 110. Thomas begrüße ich herzlich. Und Thomas ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Bitte näher ans Telefon, Thomas. Ja. Dein Thema. Sehr trauriges. Unser Sohn ist heute Morgen gestorben. Wie alt war er? 11 Jahre. Woran ist er gestorben? Woran? Wenn wir das wüssten. Er war von Geburt an schwerbehindert. Also ganz schwerbehindert. Was hatte er für eine Behinderung? Eine ganz seltene Stoffwechselerkrankung. Wie nennt man die? Sag mal den Fachbegriff, vielleicht kennt der ein oder andere. Nee, kennt man. Wir waren in zig Kliniken und... Wie machte sich denn diese schwere Behinderung sichtbar oder bemerkbar? Also er war wie ein Säugling. Er hat nur im Bett gelegen. Ja, auch in seinem Stühlchen, das, was wir hatten. Und ist gut, er hatte Tage, wo er gelacht hat und wir hatten viel Freude. War er denn geistig auch behindert? Kann man das so sagen? Ja, aber er hat es schon wahrgekriegt. Oder wahrgenommen, was... Was um ihn herum so geschah und euch erkannt wahrscheinlich auch. Und, konnte er denn auch so mit Hilfe laufen oder ging das gar nicht? Das ging gar nicht. Gar nichts. Du sagst, es ist eine ganz seltene Erkrankung gewesen, Stoffwechselerkrankung. Genau. Haben die Ärzte euch denn darauf vorbereitet, dass er vielleicht nicht eine so sehr lange Lebenserwartung hat? Ja, wir rufen aus dem Sauerland an. Und wir waren dann in einer größeren Stadt im Sauerland beim Kinderarzt und der sagte meiner Frau knallhart, da wird eh nur 3 Jahre. Und jetzt ist er leider nur 11 geworden. Du sagtest gerade, dass dieses jetzt doch für euch überraschend kam. Und ja, sehr. Ist er zu Hause gestorben? Ja. Habt ihr noch einen Arzt holen können oder ging alles so schnell? Ja, Notarztwagen, die hatten dann noch versucht zu warten, aber er ist so friedlich eingeschlafen. Also er hatte letzte Zeit wenig Appetit und dann sind wir letzte Woche nach dem Kinderarzt und weil er alten Kot im Darm hatte, hatte er gesagt, vielleicht hat er deswegen keinen Appetit, wir geben ihm mal was, das abführt. Ja. Nur haben wir dann auch gemacht und ging nicht und am Wochenende hat er ein bisschen was gemacht und heute Morgen musste ich früher arbeiten. Und dann bin ich aufgestanden um 3:30, bin dann runter und hörte ihn aber schon so ein bisschen. Was hast du gehört? So ein, naja, wie so ein Röcheln, kann man auch nicht sagen, aber so ganz, wir kannten seine Laute. Also er konnte nicht richtig sprechen? Er konnte gar nicht sprechen. Gar nicht sprechen? Gar nicht. Und dann bin ich runter, habe einen Kaffee angemacht und bin hoch und dann bin ich in sein Zimmer und da roch ich schon und dann sage ich zu meiner Frau, steh mal auf, der hat sich auf gut Deutsch weggeschissen. Ja, und dann hat man sauber gemacht, habe ich ihn dann noch gebadet. Und dann habe ich ihm noch was zu trinken gegeben und dann habe ich mich verabschiedet und bin zur Arbeit gefahren. Ja. Und dann habe ich gegen 5:45 angerufen und da sagte meine Frau, der liegt so apathisch da. Aber so Phasen hat er schon mal, dass er wirklich kaum was wahrgenommen hat. Und dann habe ich meine Arbeit dann weitergemacht. Und dann habe ich um 8:40 angerufen nach der Pause. Ja. Ich sag so und so und dann war meine Frau schon am Weinen. Ich glaube, der ist tot. Ich sag, du spinnst. Ich sag, geh mal nach unserem Vermieter rüber, weil in der ganzen Panik und Hektik sagt man ja vieles oder tut vieles. Ich sag, geh mal bitte rüber und hol mal einen rüber, die soll mal eben gucken. Ja, und dann hat sie dann einen Notarztwagen angerufen und der kam dann. Ich sag, ruf mich gleich zurück auf die Firma, ich versuche mir freizunehmen. Weil wir hatten heute auch einen TÜV im Haus und eh wenig Leute. Und dann ja, hat sie dann angerufen und ich dann sofort nach Hause gefahren und dann hatte ich vom unterwegs aus angerufen. Ich sag, vielleicht ist er ja im Krankenhaus, habe ich mir gedacht. Dann brauchst du nicht erst bis nach Hause fahren, dann kannst du sofort ins Krankenhaus. Ja. Und als ich dann im Vorort war, da sah ich schon einen Notarztwagen da stehen, an der Ampel, und dann hatte ich mir schon natürlich Schlips gedacht. Du hast ihn dann nochmal gesehen? Ich habe mich auch richtig, er hatte von 9:30 bis um fast 2:30 bei uns auf der Couch gelegen. Als er schon tot war? Als er schon tot war. Habt ihr noch andere Kinder? Nein. Ich habe zwar aus erster Ehe noch einen Sohn, aber keinen Kontakt. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. War er denn auch noch im Krankenhaus gewesen? Nein. Nein, das nicht mehr. Nee. Weil du sagst, der Notarztwagen, aber der war nur davor gefahren zu euch. Ja, und der hat dann natürlich schon einen Tod, den Tod festgestellt. Festgestellt, aber... Nun lag der Junge dann mehrere Stunden bei euch zu Hause auf dem Sofa. Ja. Hast du. Wart ihr beide dann alleine, du und deine Frau? Nein, wir hatten den ganzen Tag das Haus voll. Ein guter Freund, der sitzt auch jetzt noch hier, der hat sofort Feierabend gemacht und alleine würden wir das auch nicht durchstehen. Und ich bin dann gegen 6:30, 7 Uhr heute Abend mit meiner Mutter und auch zwei Bekannten nochmal ins Leichenschauhaus genommen. Und da lag er da, dass er noch schlafen würde. Also er hat einen friedlichen Gesichtsausdruck. Ja. Ja. Das Schlimme ist, man sah ihm die Behinderung nicht an. Der Alltag, den ihr... Ich könnte mir vorstellen, dass gerade der Alltag sehr, sehr belastend auch war für euch beide. Er musste doch wahrscheinlich rund um die Uhr gepflegt und behütet werden. Immer. Also einer war, deine Frau war immer zu Hause. Habe ich ja auch vor einer Stunde noch gesagt. Also ich habe mir, bereue ich auch jetzt, oft ein schönes Leben gemacht, bin alleine weggegangen, weil ich jetzt wirklich sehr bereue. Und was hat deine Frau darauf gesagt? Glaubt sie mir auch. Ich habe auch zu ihr gesagt, geh du auch mal weg, aber sie konnte es nicht. Thomas, als der Junge damals geboren wurde, hat man das denn gleich diagnostiziert, dass er... Erst nach 4-6 Wochen, er kriegte dann auch immer Krämpfe. Wie habt ihr das denn dann verarbeitet? Ich stelle mir vor, dass das ein großer Schock für Eltern ist, wenn sie erfahren, das Kind ist schwer behindert ist. Vor allem mit einer sehr, sehr seltsamen, sehr seltenen Erkrankung. Damit. Nur man musste ja weiterleben. Ist es denn so, wenn man ein so schwer behindertes Kind hat, und die Ärzte nur eine Lebenserwartung von 3 Jahren einem prognostiziert haben, dass einem der Gedanke an den Tod des Kindes schon vertraut ist, vielleicht vertrauter, als wenn man ein gesundes Kind hat? Also ich habe... Hast du damit gerechnet, will ich eigentlich damit fragen, immer damit gerechnet, dass es jetzt passieren kann? Also ich habe noch zu meiner Frau vor einer Stunde oben gesagt, ja, wir wollten mal ein bisschen alleine sein, aber man kommt ja eh nicht zur Ruhe. Also ich habe eigentlich nie damit gerechnet. Oder ich wollte es nicht wahrhaben. Ja, ich würde sagen, vielleicht verdrängt man das ja auch, wenn man das Kind so liebt. Und gab es denn auch so Überlegungen, jetzt war er in bester Fürsorge, ihr habt alles für ihn getan, ihr hattet eine emotionale Beziehung. Habt ihr auch solche Gedanken schon gehabt? Was wäre gewesen oder was würde mal sein, wenn wir nicht mehr da sind? Sicher haben wir daran gedacht und auch darüber gesprochen, aber da habe ich dann immer ein bisschen abgeblockt. Ich wollte davon nicht viel hören. Hat der Junge gelitten? Nein, der hat. Nein. Also. Das würden ja, vielleicht denken ja auch viele Leute, wenn sie solche Schicksale oder solche Geschichten hören, dann fällt ja oft der Satz, vielleicht ist es für das Kind besser so. Das haben wir heute oft genug gehört. Ist gut, habe ich auch gesagt. Nur, wenn er uns nicht gehabt hätte, dann wäre er keine 3 geworden. Das sagt uns jeder. Ich wollte dir das nicht sagen. Ich habe das nur so wiedergegeben, wie viele Leute vielleicht reagieren. Weil ich mir vorstellen könnte, deswegen frage ich dich, ob er gelitten hat. Er hat nicht gelitten und er hat vielleicht durchaus seine Glücksmomente auch gehabt. Der hat... Und ein schönes, wenn auch kurzes Leben gehabt. Und in seiner Welt gelebt. In seiner Welt gelebt, ja. Und hat das durchaus mitbekommen, dass ihr ihn so sehr lieb habt. Ja. Und alles für ihn tut. Und er somit halt wirklich auch Glück empfinden konnte vielleicht. Man weiß es nicht, aber eine Zufriedenheit bestimmt. Ja, also ich habe gestern auch zu meiner Frau gesagt, also am Sonntag, er hat schon so lange nicht mehr gelacht. So richtig von Herzen und laut, das konnte er. Und da sagte ich gestern dann noch, jetzt haben wir es leider nicht mehr gehört. Nun hattet ihr heute, hast du gerade gesagt, sehr viele Leute da, Freunde, Verwandte vielleicht. Ich stelle mir vor, dass das schon hilfreich ist. Sehr. Ne, wenn man reden kann und wenn man gemeinsam trauert. Normal bin ich nicht der große Redner. Aber heute, so viel wie ich heute geredet habe, habe ich glaube ich... War das auch der Grund, weswegen du dich jetzt hier bei mir gemeldet hast, darüber auch noch erzählen zu wollen? Auch. Und ich höre oft deine Sendung, weil ich mache auch 3 Schichten und Nachtschicht höre ich dich immer und wenn ich Mittagsschicht habe, auch meistens. hört man ja vieles, auch viele Schicksale. Mhm. Und ich hatte natürlich damit gerechnet, dass ich da nie anrufen musste in dieser traurigen Sache. Ja. Ich kann dir vergewissern, dass du ganz, ganz viel Mitgefühl jetzt auf deiner Seite hast, auch wenn du es direkt nicht spürst, aber ich bin sicher, dass es so ist, weil wir sehr viele Zuschauer und sehr viele Zuhörer haben. Wenn du jetzt an die Beerdigung denkst, hast du Angst davor? Ja. Wann wird sie sein? Auf eine Art schon, aber nur gemacht werden muss es ja sowieso. Mhm. Wann wird es sein? Donnerstag Vormittag, also im engen Kreis. Habt ihr euch irgendetwas Besonderes ausgedacht? Oder soll es normal gemacht werden alles? Unsere Bekannten und Verwandten und Freunde, die kommen mit dahin und er hat auch seine Sachen an, die er das letzte anhatte, die er zu Weihnachten noch gekriegt hat. Und zwei Stofftiere. Und ich hatte dann heute Abend eine CD rausgekramt von Gildo Horn, da war ein tolles Lied dran drauf, das wollte ich gerne spielen lassen. Welches Lied ist das? Und muss ich mal eben kurz hören, gucken. Der Mann im Mond. Das ist so der Plan, wie es zelebriert werden soll, wie Feierlichkeit ablaufen soll. Einfach auch nachher keinen Kaffee trinken, wie das sonst immer so ist. Wir beerdigen und gehen dann nach Hause, trinken dann hier einen Kaffee oder was. Das gute Leben muss weitergehen, aber es ist natürlich... Gibt es Gedanken bei euch, auch während der Zeit, als dein Sohn noch lebte? Jetzt ist das wahrscheinlich überschattet und kein Thema, aber vielleicht vorher, in den letzten Monaten oder Jahren, nochmal ein Kind haben zu wollen? Nein, ich hatte mich dann vor, müsste ich jetzt lügen, 8, 9 Jahren sterilisieren lassen. Hängt das zusammen mit der Behinderung des Kindes? Ja. Ja. Also weil ihr nicht das Risiko eingehen wolltet, dass es nochmal... Ja, das Schlimme ist ja, haben sie uns auf jeden Fall gesagt, wenn es ein Mädchen geworden wäre, wäre es gesund. Nur das hilft uns ja auch nicht weiter. Das hilft nicht weiter, ja. Also lieber Thomas, ich möchte dir auch nochmal von ganzem Herzen mein Beileid aussprechen und bitte dich sehr, mal deine Frau zu grüßen von ihr. Das sind jetzt harte Tage, die vor euch liegen. Ja. Aber ich glaube, dass auch so eine Beerdigung so schmerzhaft ist auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite aber auch gut ist, wenn man da dann nochmal Abschied nehmen kann und auch vielleicht auch im Sinne des Verstorbenen nochmal so eine Feierlichkeit wirklich dann halt auch zusammen erleben kann. Und das ist, glaube ich, auch sehr richtig und sehr gut für die Hinterbliebenen. Ja. Möchtest du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte reden? Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also ist ja eigentlich wenig. Also wir müssen ja im Endeffekt sowieso klar damit kommen. Nee, ist lieb gemeint, aber... Okay. War ja auch nur... Auch wenn jetzt viele Hörer denken, warum weint er nicht... Ach, das glaube ich, denkt keiner. Wenn irgendjemand mal ansatzweise Erfahrungen mit Tod gemacht hat oder mit dem Verlust von Menschen, weiß man, dass das Gefühle sind, die können sofort umschlagen in der nächsten Minute. Manche sind ganz gefasst, manche sind ganz verzweifelt und ist ein Auf und Ab und hin und her. Ich glaube, das ist ganz normal. Na, wir haben nämlich den ganzen Tag geweint. Ja, ja. Und das wird auch noch mit Sicherheit noch ein paar Tage so weitergehen. Mit Sicherheit, ja. Herzliche, ganz herzliche Grüße an deine Frau Thomas. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Jetzt machen wir weiter mit Sarina. Und Sarina ist 14 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Sarina. Guten Morgen. Kannst du dich noch an mich erinnern? Nee, im Moment nicht. Nur vom Namen her nicht. Letzte Woche Mittwoch habe ich mit dir telefoniert, weil meine Stiefmutter mich erpresst hat zum Klauen. Natürlich, Schlecker, ne? Ja, genau. Darf ich mal eben zusammenfassen? Du hast bei der Firma Schlecker was geklaut. Hat deine Stiefmutter herausbekommen und sie hat dich damit erpresst. Ja. Nämlich, sie hat gesagt, ich sag's dem Vater nicht weiter, wenn du für mich die Stiefmutter klauen gehst. genau. Ne, so war es. Und du sollst irgendwie für Franz für sie klauen, Schminke und so ein Zeug. Mhm. Und du hast es auch gemacht. Und ich habe dir dann geraten, hör bloß auf, sofort damit und sprich mit deinem Vater. Genau. Jetzt erzähl, was passiert ist. Ja, aber vorher noch eben ganz kurz zu meinem Vorredner. Mhm. Ich wollte nur sagen, meine Mama, die ist auch oben bei den Engeln und meine Mama wird auf deren Sohn aufpassen. Ja, das ist sehr lieb von dir. Hoffentlich hat er das noch gehört, Herr Thomas. Ja, ich hoffe auch. Mhm. So, jetzt zu mir, ne? Mhm. Und zwar, ich habe es meinem Papa sofort am Donnerstag gesagt. Hast du es direkt gesagt? Ja, habe ich sofort gemacht. Und du hattest ja Sorge, dass er dir nicht glaubt, ne? Ja, ganz genau. Und? Aber natürlich das Gegenteil. Er hat es dir geglaubt. Ja, also ich habe es ihm gesagt. Und dann sagt er zu mir, ja, warum hast du mir das denn nicht eher gesagt? Und ich wusste, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und ich so, ja, ich habe mich nicht getraut, weil ich habe gedacht, dass du denkst, dass ich euch auseinanderbringen möchte. Mhm. Und so. Ja, und dann kam meine Stiefmutter von der Arbeit. Und mein Vater hat sie dann darauf angesprochen. Und ja, sie hat natürlich erstmal alles abgestritten. Mhm. Gab es einen riesen Streit. Mhm. Von ihr habe ich eine gescheuert gekriegt. In Anwesenheit deines Vaters? Ja. Mhm. Ja, und mein Vater, ne, der schlicht zwar normalerweise keine Frauen, hat sie dann geschubst und hat gesagt, du fasst meine Tochter nicht an. Mhm. Und ja, dann ging die Streiterei hin und Streiterei her. Da hat er gesagt, bevor ich meine Tochter verliere, packst du besser deine Sachen und gehst. Oh. Ja. Das war aber ein klares Wort. Ja. Das war aber ein ganz klar. Wie lange waren die eigentlich zusammen? Ein Jahr und die waren ja frisch verheiratet, ne? Mhm. Erstmal 2 Monate. Herr Mensch, dann hat er das gesagt, ohne dass du letztendlich sogar beweisen konntest, dass du recht hast. Er hat dir geglaubt. Ja, er hat mir geglaubt. Und dann? Ja, dann hat er sie halt drauf angesprochen und sie hat dann gesagt, ja, das ist überhaupt nicht wahr, die Lüge, die will uns nur auseinanderbringen und das stimmt wirklich nicht und hat dann natürlich der Blaue vom Himmel erzählt. Mhm. Ja, und ich natürlich, weil, ich meine, es war ja so. Mhm. Und ich sagte, hab dann natürlich voll geweint und hab gesagt, Papa, ich hab gesagt, Papa, ich würde dich wirklich nie anlügen. Mhm. Und gut, sag, aber dann hat er diesen harten, Satz gesagt, was ist denn der Stand der Dinge heute? Ist die Frau noch bei euch im Haushalt, deine Stiefmutter? Nein, die ist nicht mehr bei uns im Haushalt. Die ist sofort am gleichen Tag, hat sie ihre Klamotten gehabt, dann abgehauen. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass dann eine ganze Menge schon angehäuft war, dass die auch große Probleme miteinander hatten, dass das vielleicht nur noch der Tropfen war, der das Fass hat zum Überlaufen gebracht. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber vermutlich, das tue ich jetzt nicht. Mhm. Hast du denn jetzt mit deinem Vater nochmal darüber geredet, über die ganze Geschichte, oder ist es jetzt vom Tisch? Nee, mein Papa wollte natürlich alles genau wissen. Mhm. Und ich meine, ich habe auch ein bisschen Ärger gekriegt, weil ich ja halt selber auch für mich geklaut hätte, weil sonst wäre das ja eigentlich nie dazu gekommen, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Ja, dann habe ich auch ein bisschen Anschiss gekriegt und dann wollte ich aber erzählen, wie das überhaupt alles abgelaufen ist. Habe ich ihm dann erzählt und dann hat er gesagt, ja, ist okay, das ist dann wohl der beste Beweis, was hinterher noch passiert. Also, das muss ja eine große Enttäuschung für deinen Vater sein. Wie gesagt, ich glaube, dass da sicher schon viel im Unreinen, im Argen lag schon und das war jetzt der I-Punkt. Bist du froh, dass du es gemacht hast? Auf jeden Fall. Du hattest ja große Bedenken, ne? Es ihm zu sagen. Mhm. Ja. Also, wenn ich den Tag bei dir nicht angerufen hätte, ich glaube, dann würde ich jetzt nur in meinem Zimmer verschmollen und sagen, oh, wie mache ich das jetzt? Dann wollen wir alle froh sein, dass du angerufen hast und dass die ganze Geschichte jetzt so eine Wende genommen hat. Mhm. Und wollen wir hoffen, dass dein Vater, dass die sich auch einigermaßen ordentlich trennen und es da nicht noch große Probleme gibt. Mhm. Und weißt du, was das Schärfste ist? Ja. Mein Papa, der geht ja am Wochenende immer in so eine Wirtschaft, ne? Mhm. Und die weiß ja auch, dass mein Papa da immer hingeht, weil die da früher zusammen immer hingegangen sind, ne? Mhm. Und da hat sie schon 9 an der Hand gehabt. Ehrlich? So geht das. Sarina, schön, dass es so sich entwickelt hat. Mhm. Grüße an den Papa. Und ja, du lässt die Finger schön bei dir, wenn du bei Schlecker oder bei DM oder wo auch immer hingehst, okay? Ja, versprochen. Okay, tschüss. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Schön, dass du noch angerufen hast, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir, hey, wir haben schon 13:30. Wir haben schon über 13:30, 1:32 und das heißt, wir machen jetzt eine kleine Pause. auf die Sekunde, 1.33 Uhr, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht sind wir frei, frei für all eure Themen, wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0805 678 111. Es ist ja jetzt schon ein Running Gag. Ich habe es nicht absichtlich gemacht. Ich bekomme gerade wieder einen Hinweis aus der Regie von meinem Redakteur, dem Wolfram Spikowski. Der sagte zu mir, stell bitte den kleinen Hirsch auf. Unsere Leitungen sind blockiert, weil die Leute vermissen was in dem Bild. Und in der Tat ist der kleine Hirsch wieder vergessen worden. Und ich werde ihn mal hier vorne hinstellen, wieder so, wie sich das gehört. Jetzt ist alles gut. Jetzt können wir ganz entspannt weitermachen. Stimmt denn sonst alles? Das Geweih hängt, der weiße Hirsch steht, die grüne Flasche steht auch hier. Alles beim Alten. Ich grüße herzlich Daniel und Daniel ist 15 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Daniel, hast du meinen Hirsch auch vermisst? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dein Thema. Seid alle noch auf. Entschuldigung mal bitte, du bist 15, Sarina ist 14. Müsst ihr nicht in die Schule? Doch schon, aber... Heimlich? Wen interessiert? Wen interessiert die Schule? Lass das nicht den Lehrer... Ja, dann im Haushalt schlafen alle also. Ah ja, und du telefonierst jetzt unter der Bettdecke? Nee, also ich sitze neben meinem Bett. Ganz normal. Gut, also dein Thema. Also ich wollte zu Thomas nochmal mein herzliches Beileid aussprechen. Ja. Also es ist wirklich hart. Aber jetzt zu meinem Thema. Mhm. Also mein Thema ist, ich bin vor einem Jahr in eine neue Klasse gekommen. Mhm. Und ich komme morgens in die Klasse, 7:45. Ich suche mir einen neuen Platz. Dann sehe ich da ein Mädchen. Mhm. Und bumm. Voriges Jahr. Ja. Mhm. Bumm. Genau. Mhm. Bitte? Bumm. Ja, einfach nur bumm. Das war Liebe auf den ersten Blick. Ich dachte bis dahin gar nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt. Ja. Und dann habe ich mich auch am Anfang schon ein bisschen um sie bemüht, habe sie auch mal so gefragt, ob sie mal mit mir abends was essen geht oder was weiß ich, oder in ein Disco geht und so. Haben wir dann auch alles gemacht und hatte ich sie nicht mal gefragt, ob wir nicht mal was miteinander anfangen wollen oder was sie denn davon halten würde und so. Und dann meinte sie, ich glaube, wir sollten erstmal gute Freunde bleiben. Mhm. Darf ich mal kurz was zwischenfragen? Ja. Wie fragt man das heutzutage, sage ich jetzt mal so, in deiner Altersschicht, wenn man etwas anfangen will mit einem Mädel? Wie sagt man das? Ich will der Hintergrund der Frage ist, früher fragte man, willst du mit mir gehen? Sagt man das heute auch noch? Selten. Selten. Was hast du gefragt? Ja, also ich habe es einfach so gefragt, so, was würdest du denn davon halten, wenn wir beide mal was miteinander anfangen würden? Miteinander anfangen würden, okay, ja. Ja. Mhm. Ja. Und da meint sie, ja, ich glaube, es wäre besser, wenn wir gute Freunde bleiben. Und das sind wir dann bis heute noch. Und sogar sehr gute Freunde. Also ich bin ihr bester Freund, sie sind meine beste Freundin. Mhm. Und das ist nämlich genau der Punkt, der mich aufregt, weil immer wenn sie einen neuen Freund sucht, dann fragt sie mich natürlich, ob ich irgendjemand für sie kennen würde, der auch gut zu ihr passen würde. Mhm. Und wenn ich dann zwischendurch mal sage, ja, nimm doch mich, dann meint sie, ja, nee, lass mal, nimm das dann halt so als Scherz auf, glaub, das wäre ein Scherz von mir. Also du würdest nach wie vor gern. Ja. Ja. Du bist nach wie vor eigentlich sehr verliebt in die Frau, in das Mädchen. Ja. Mhm. Doch. Mhm. Und der große Fehler war dann immer noch so zwischendurch immer mal, hatte ich dann natürlich auch mal eine Freundin gesucht, weil ich kann ja nicht so jahrelang Single bleiben. Mhm. Das stimmt, also in dem hohen Alter von 15 geht das nun auch nicht mehr so weiter irgendwie. Nee, und dann so ganz zwischendurch mal halt, hatte ich dann mal so Freundin von 3-4 Wochen, die waren halt alle auch ganz gut befreundet mit dir. Mhm. Und deswegen wird sie mir das wahrscheinlich nicht glauben, dass ich sie über alles liebe, aber... Mhm. Hatte sie denn, also du sagst, sie sucht nach Freunden, hat sie denn zwischendurch auch mal einen gehabt für ein paar Wochen oder so? Ja, mehrere. Platzt du da nicht vor Eifersucht? Doch. Doch. Das kann ich halt nicht so rauslassen, das ist ein Problem. Mhm. Wenn du die dann zusammen siehst und Händchen halten und so, ist doch die Hölle. Ja, doch. Und alle anderen sagen, die beide würden gut zusammenpassen, aber sie sieht das halt alles nur aus Scherz auf. Mhm. Es ist mir nicht ganz klar, ob ihr wirklich ganz klar ist, wie sehr du an ihr interessiert bist. Hast du nee, ihr das? Ich glaub's nicht. Nee, ne? Du hast es ihr letztendlich nie so ganz offengelegt. Du hast es mal. Immer mehr so durch die Blume. Mhm. Vielleicht nimmt sie dir das wirklich nicht richtig ab und denkt, na gut, er ist so interessiert, aber so dolle wird's bei ihm auch nicht sein. Vielleicht solltest du da mal mehr einen Gang zulegen und dir was ganz Tolles ausdenken, um ihr dein Herz richtig zu offenbaren, was in dir vorgeht. Ja. denkt ihr irgendeine tolle Aktion aus, auf die sie abfährt? Ich kenne sie ja nicht, deswegen kann ich hier kein Beispiel nennen. Ja, ja. Und verbinde das mit einer richtigen großen Liebeserklärung. Nicht, was hältst du davon, wenn wir mal was miteinander anfangen? Es klingt so, das klingt so unverbindlich. Ja, stimmt. Was meinst du denn? Mal ausprobieren. Ja, was meinst du denn so letztendlich, wie sie dich so als Junge auch findet? Also ich höre von anderen Seiten immer eigentlich so nur positive Sachen. Mhm. So. Also ich meine jetzt nicht nur so geistig, sondern meinst du gefällst ihr auch so rein vom, wie du aussiehst und wie du lachst und weiß ich was, wie du gehst? Ja, das schon. Das schon, ja. Also ich bin halt ein kleines narzisstisches Arschloch. Ja, das kann man ja noch verändern. Das kann man verändern. Also, du musst jetzt irgendeine Aktion starten, eine Riesenaktion, um die Frau zu überzeugen von dem kleinen narzisstischen Arschloch. Mhm. Daniel, ich wünsche viel, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Kann ich noch ein Autogramm von dir? Ja, wir rufen dich nochmal an und dann notieren wir deine Adresse. Ist okay, danke. Tschüss, Daniel. Noch. Danke, tschüss. Ja. Ein kleines narzisstisches. Hm, hm, hm. Ach, unsere Adresse. Könnte ich vielleicht nochmal sagen, das ist WDR, Redaktion 1, Live Domian, 50600 Köln. WDR, Redaktion 1, Live Domian, 50600 Köln. Jasmin ist dran und Jasmin ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jasmin, was ist dein Thema? Ja, also ich bin froh, dass der kleine Hirsch angesprochen wurde, sonst hätte ich es jetzt spätestens gesagt. Und ich wusste vorher noch, weil ich hier sehr neugierig bin, ja. Was machst du da immer am... Ist das ein Kühlschrank, wo du immer hingehst, machst die Tür auf und holst aber gar nichts raus? Ha! Weißt du, was ich da immer raushole? Meinen kleinen süßen Hirsch. Ach, der ist da drin? Ja, ja. Nach dieser Sendung, wie sich das gehört, räume ich hier auf. Und dann wird der kleine süße Hirsch auch weggeräumt. Und der übernachtet dann hinten in diesem Schrank. Ach so. Und es gibt halt Abende, so wie letzten Freitag und heute auch, wo ich Depp einfach vergesse, diesen kleinen süßen Hirsch rauszuholen. Ja, am Freitag habe ich es auch. Freitag ist es dann auch passiert. Ja. Also Kühlschrank ist es nicht. Ja, ich dachte es. Mhm. Aber naja, habe ich mich getäuscht. Ja. Ja, also... Jasmin. Ich bin glücklich, unglücklich... verliebt. Klingt nach Problemen. Ja, nein, eigentlich war doch. Also ich habe einen ganz netten Freund, den habe ich im Sommer 98 im Urlaub kennengelernt. Mhm. Und das war noch gar nicht so lange her, da hatte ich mich von einer langen Beziehung getrennt und also ich habe selber den Schlussstrich gezogen und wollte einfach nur richtig Spaß haben im Urlaub. Da war ich dann mit meinem Bruder und das war der weltbeste Urlaub, den die Welt je gesehen hat. Wo war das? Auf Gran Canaria. Auf Gran Canaria. Und wie alt ist der Freund, den du da kennengelernt hast? Der ist 26. 26. Mhm. So, den hast du kennengelernt, auf dem weltbesten Urlaub. Ja. Während des weltbesten Urlaubs. Ja, genau. Also das war genau so die Hälfte des Urlaubs rum. Mhm. Und es passte einfach wie die Faust aufs Auge. Wir haben uns gesehen und also ich habe sowas noch nie gehabt in meinem ganzen Leben. Das hat einfach sofort richtig geschnackelt. Mhm. 98. Ja. Soweit das Glück. Mhm. Ja, also wir haben uns dann erstmal geküsst. Wir haben kein Wort miteinander geredet, also das war... Ihr habt euch direkt geküsst? Ja, also es war in so einer Kneipendisco, wie es die da so gibt. Und naja, da haben wir dann so getanzt, jeder für sich allein und dann, was wie das dann so geht, so gesehen. Und ich war dann erstmal richtig geschockt, weil, also über meine Gefühle, ich war so überwältigt. Mhm. Naja, dann irgendwann muss man sich ja dann doch unterhalten, ne? Mhm. Also das hört sich jetzt so bescheuert an, aber naja, dann haben wir festgestellt, dass wir 400 Kilometer ungefähr auseinander wohnen. Mhm. Naja, aber dann eben am Wochenende immer gesehen und das ewige hin und her und am Wochenende immer nur gesehen und am Wochenende ist ja dann auch immer Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt an Unglück kommt. Du warst glücklich, unglücklich. Also 400 Kilometer wohnt er außen von dir entfernt. Ja. Ist kompliziert. Was ist jetzt das Unglückliche in deiner Lebenssituation? Also er hat seinen Studienplatz gewechselt und studiert jetzt auch hier und wir wohnen zusammen. Mhm. Und der ist hier so unglücklich. Was ist er? Unglücklich. Er ist unglücklich. Er kommt hier nicht klar mit den Leuten so. Und erst hat er immer gesagt, ihm gefällt meine Art so gut und die Rheinländer und wir werden immer so offen und direkt und das gefällt ihm so gut. Aus welcher Gegend kommt er denn? Aus dem süddeutschen Raum. Aus dem süddeutschen Raum. Aus Bayern gar? Nee, Schwaben, so. Ach ja, die Schwaben. Ja. Aber ich kenne viele Schwaben, die blühen auf hier im Rheinland. Ja, ich habe... Weil die endlich mal so sein können, wie sie sind. Ja, ich habe so, also am Anfang, da war ja auch total begeistert. Also das Unglück besteht jetzt darin, dass ihr euch nun endlich habt und dass du ihn endlich bei dir hast, ja, und er nörgelt, weil es ihm nicht gefällt. Ja, also... Das liegt aber nicht an dir, sondern er kann sich im Rheinland nicht zurechtfinden. Mhm. Fass ich so richtig auf? Ja. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie können wir dem jungen Freund helfen? Ja. Wie lange ist er jetzt hier? Seit wie vielen Monaten? Seit Mai 99. Mai 99, also nicht, also ein Dreivierteljahr ungefähr. Mhm. Und es liegt hauptsächlich daran, dass er keine Freunde findet, oder? Ja, genau. Also der war früher, also wo er noch zu Hause gewohnt hat, da war sich da war so aktiv, auch im Sport, hat ziemlich hoch, also in der zweiten Bundesliga hat er Sport gemacht und jetzt macht er gar nichts mehr hier und ich habe mich so gekümmert und habe da rumtelefoniert und gemacht und getan und er kommt einfach nicht auf den Quark und wir sitzen hier jeden Abend vor der Glotze. Bist du denn sicher, dass es mit in eurer Beziehung richtig stimmt noch? Ja. Ja? Ja. Dann kann ich nicht verstehen, dass er nicht versucht, dann hier auch aktiv zu werden. Ich weiß es auch nicht. Er macht gar nichts mehr. Nein. Was studiert er? BWL. Na gut, da lernt er nur auch Leute kennen. Ja, ich meine, das ist auch alles ganz gut. Ja, aber die kommen dann so weit, die wohnen dann so weit weg. Ich glaube, du hast da einen richtigen Jammerlappen als Freund. Es ist natürlich nicht einfach, irgendwo Fuß zu fassen. Ich weiß noch, als ich nach Köln gekommen bin zum Studieren, dass ich fast 2 Jahre gebraucht habe, um hier mich ein bisschen auszubreiten und noch heimisch zu fühlen. Das war oftmals sehr schwierig. Aber da muss man durch und da muss man selbst auch aktiv sein, weil die Leute flattern einem nicht ins Haus. Und der sitzt vielleicht da bräsig und faul bei euch in der Wohnung und lässt sich von Jasmin bedienen, ja, und jammert, dass sonst keine Leute da sind. Ne? Tritt dem mal gehörig in seinen Sportlerhintern. Ich mache es doch. Aber mir fällt einfach nichts mehr ein. Und warum betreibt er hier wieder keinen Sport, wenn er schon früher so aktiv war? Warum nicht? Hm? Ja, das möchte ich auch mal gerne wissen. Dann droh ihm an, dass du ihn rausschmeißt, wenn das so weitergeht. Du kannst diesen Nörgelei nicht mehr ab. Ja, du musst da mal vielleicht ein bisschen härtere Seiten aufziehen. Weil mehr kannst du ja nicht machen. Du kannst ihn ja nicht als Mama irgendwo hinzerren. Ne? Da muss ihm das einfach begreiflich machen, dass es an ihm selbst liegt. Ja, da mehr hast kann du man vollkommen das, recht. Ja, mehr kann man das Außenstehende ja gar nicht tun. Nein, ich kam mir auch total bescheuert vor, weil ich habe überall rumtelefoniert und dann melde ich doch mal da und jetzt, hier habe ich was für dich arrangiert, vielleicht waren das auch so viel oder ich weiß jetzt nicht. Redest du bitte noch einmal mit ihm und zwar ganz ausführlich und sagst auch, dass das genau meine Meinung ist. Jawohl. Und, pass auf, und wenn das nicht fruchtet und wenn er wieder abwinkt, dann möchte ich mit diesem jungen Mann am Mittwochabend sprechen. Okay? Jawohl. Dann werden wir mal gucken, wo da der Hase langläuft bei ihm. Und dass der Hase wieder läuft. Ja. Also schöne Grüße und ein bisschen Power unter die Sohlen. Ja. Tschüss. Alles klar. Ciao. Christina, 34. Guten Morgen. Guten Morgen. Christina, ja, du hast mich angerufen. Ja. Warum? Also ich möchte noch mal vorweg ein paar Worte zu dem Thomas sagen. Und ja, zwar, also glaube ich daran, dass wenn eine Seele nach Hause geht oder heimkehrt, wie man so schön sagt, und die Menschen hier den Verlust sehr betrauern, dann gibt es auf der anderen Seite doch sehr, sehr viele liebe Seelen, die diese neue Seele willkommen heißen. Mhm. Und ich hoffe, dass ihnen das ein Trost ist. Mhm. Gut, zu meinem Thema. Es ist so, dass ich viele Jahre als Tiertrainerin in den Vereinigten Staaten gearbeitet habe. Als Tiertrainerin? Ja. Wen hast du oder welche Tiere hast du trainiert? Also überwiegend Hunde. Mhm. Also ich habe zwar auch mit Katzen und anderen Haustieren in Anführungsstrichen gearbeitet, aber überwiegend halt mit Hunden. Und ich habe seit 10 Jahren meine eigene Hundeschule in Kiel und aufgrund der Problematik, die oftmals auftritt im Zusammenleben mit dem Hund, habe ich halt im August des letzten Jahres eine Expertenhotline rund um den Hund entwickelt, wo man halt anrufen kann, um Erziehungsprobleme und so weiter, über Haltung und Pflege aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise gleich einen Tipp zu bekommen. Also zum Beispiel mein Hund singt im Schlaf. Ja, ja, da könnte man bei dir anrufen und sagen, was ist da los? Ganz genau. Und dann würde ich den Leuten halt einen Tipp geben, dass die das sofort umsetzen können und auch diese Problematik aus dem Weg schaffen können, ja? Was könnte man gegen einen singenden Hund im Schlaf tun? Ja, gegen einen singenden Hund im Schlaf könnte man zum Beispiel versuchen, seinen Singrhythmus etwas zu unterbrechen, indem man den Hund häufig weckt und also ablenkt. Und oder einfach mitsingen. Ja, oder mitsingen, ja. Guck, okay, das ist aber nicht das Thema, auf das ich hinaus wollte. Mein Thema ist im Grunde genommen, dass nachdem ich dieses Telefon entwickelt hatte, diese Hotline für Hundebesitzer, ich hatte eine riesen Publicity, eine große Pressewelle, die ganz durch Deutschland gerückt ist. Und nachdem diese Pressewelle im Grunde genommen versiegt ist, hatte ich das Problem, diese Hotline, die ja ziemlich unbekannt war, zu bewerben. Ja, das hieß, ich musste mit meinem recht schmalen Budget so arbeiten, dass ich Werbung machen konnte, die ein echter Hingucker ist. Und die sollte aber auch kostengünstig sein. Und als ich einmal keinen Zettel zur Hand hatte, habe ich halt die Rufnummer mal so mehr oder weniger versehentlich auf einen 10-Mark-Schein geschrieben und habe gedacht, wow, eigentlich, ich bin eigentlich von Natur aus, sag ich mal, mit gesunder Neugierde bewaffnet. Und ich würde da anrufen und mal gucken, was das ist. Und ich habe dann halt 10-Mark-Scheine beschriftet und 20-Mark-Scheine beschriftet und merkte also auch, dass hier die Leute langsam angerufen haben, als auch als es in dem Moment natürlich nur Männer waren, die sich du hast die 10 Mark Dienst unter dieser Hotline erhofft haben. Du hast diese 10-Mark-Scheine verteilt? Ja, die mit denen habe ich ganz normal bezahlt. Ach so, du hast mit denen bezahlt. Also nicht, du hast sie nicht verschenkt in der Fußgängerzone. Nee, also ich hatte mich vorher bei der Landeszentralbank vergewissert, dass das Geld, das sich in meinem Portemonnaie befindet, auch mein Eigentum ist, mit dem ich tun und lassen könnte, was ich wollte. Beispielsweise beschriften, bekleben. Und das darf man. Zerreißen, mir das Wohnzimmer tapezieren und das darf man. Also es ist eine rechtliche Grauzone. Das ist ja eine pfiffige Idee. Da hast du deine Hotline-Nummer von deiner von deinem Hundetelefon da draufgeschrieben. Hast du nur die Nummer draufgeschrieben oder auch dahinter geschrieben, Hunde-Hotline? Ja, also das wurde mir ein bisschen zu aufwendig, weil es gibt ja relativ viel zu in Markscheine. Ja. Und ich bin dann dazu übergegangen, mir einen Stempel zu besorgen. Und der hatte also das passende Format und da stand dann halt drauf, Hunde-Sorgentelefon. Ach so, das Telefon stand drauf. Telefon 090 89 0010. Nun haben die Männer im Lande, oder in Schleswig-Holstein, wo du anrufst, gedacht, das ist eine pfiffige Werbeidee für Telefonsexanbieter, oder? Ja, auch, ja. Ist das denn eine Hotline, auch so ein blödes Wort, eine Telefonnummer, mit der du auch Geld verdienst? Ja, natürlich. Ja, also eine 0100... Es geht das 90 Telefon. Rufnummer und da kriegen die Leute halt eine Expertenberatung rund um den Hund. Wisst ihr, die klingelt da gerade schon im Hintergrund? Ja, ganz genau. Das scheint wohl irgendein neugieriger Hörer zu sein. aber nichtsdestotrotz, die Leute bezahlen also 3,63 pro Minute und irgendwo kommt es aber für die immer noch günstiger, als wenn sie jetzt eine Hundeschule aufsuchen müssen. Und noch dazu bietet, sag ich mal, dieses Hundesorgentelefon natürlich auch ein bisschen anonymeren Rahmen. Verstehe. Also alle Sorgen und Probleme, die man so rund um den Hund hat, die nicht in den medizinischen Bereich gehen, sondern was den Verhaltenskodex so angeht, kann man dich befragen. Du wirst verstehen, und ich bitte um Verständnis, dass wir diese Nummer jetzt hier nicht durchgehen, weil das Werbung wäre. Nee, klar. Wir wollten nur mal über diese geckige Idee mal reden. Ja, ganz genau. Ich habe mir halt einen Millennium-Gag überlegt und der ist auch voll angekommen in Schleswig-Holstein. Ich war überrascht, dass das auf so positive Resonanz gestoßen ist. Also wir können auf jeden Fall jetzt hier weitergeben, wenn ihr Lieben draußen im Lande einen 10-Mark-Schein findet, wo das draufgestempelt ist, es stimmt wirklich. Dahinter verbergen sich nicht irgendwelche vollbusigen Blondinen, sondern dahinter verbirgt sich Christina, die vielleicht auch eine vollbusige Blondine ist, aber es geht um die Hunde. Ganz genau. Ja, so ist es. Ja, jetzt gehen wir schnell ans Telefon. Derjenige will jetzt Auskunft haben. Okay, Domian, alles Gute für deine Sendung. Viel Erfolg, dir auch. Ja, okay, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. 19 Jahre alt und er heißt Sascha. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen Morgen, Sascha. Ja. Dein Thema. Also mein Thema ist, ich habe eine Freundin seit einem Jahr und jetzt vor einem Monat noch eine zweite kennengelernt. Und die alte hast du auch noch? Ja, die alte habe ich auch noch. Die alte ist gut, also von mir. In dicken Anführungszeichen. Ja, eine Dreiergeschichte. Ja. Und das läuft jetzt parallel und die arme Alte, in Anführungszeichen Alte, weiß davon nichts? Nee, also das wissen beide. Und die Junge weiß auch nichts davon, die Neue? Nee, auch nichts. Warum hast du denn dir eine Neue angezwitschert? Ja gut, das war vor einem Jahr, da habe ich meine erste Freundin kennengelernt, bin mit ihr zusammengekommen und ja, sind seit einem Jahr zusammen und sie ist weggezogen. Das ist jetzt eine Entfernung von 100 Kilometern circa. Naja, geht ja weg. Ja. Und vor einem Monat, da war ich in der Diskothek gewesen, da war Single Party und da habe ich mir scherzeshalber einfach nur einen Aufkleber auch genommen mit meiner Nummer drauf. So ganz scherzeshalber vielleicht auch nicht, oder? Ja gut, es war auch eine gewisse Absicht dabei, denke ich. Man spielt mit dem Feuer dann. Ja. Ja, und dann wurde ich auf einmal aufgerufen, ja gut, denke ich mir mal, gehen wir mal hoch und schauen mal nach. Mhm. Bin dann auch dahin gegangen und dann habe ich mich mit dem Mädchen getroffen, wir haben was zusammen getrunken und uns kennengelernt. Dann habe ich auch ihre Telefonnummer bekommen und dann halt am nächsten Tag haben wir uns dann nochmal getroffen. Und ja, abends war sie längere Zeit bei mir gewesen, wir haben wieder was getrunken und sie wollte dann auch nicht mehr nach Hause. Dass du gesagt, kannst ja hier schlafen. Ja, das habe ich ihr dann angeboten. Und dann ist sie halt bei mir geblieben über Nacht und da hat sich dann was ereignet. Und seitdem seid ihr auch zusammen? Ja, nicht direkt zusammen. Also sie will auf jeden Fall was von mir. Was hast du ihr denn für eine Geschichte erzählt? Man erzählt sich ja dann voneinander, wie man so lebt. Was hast du ihr erzählt, wie lange du keine Freunde mehr hattest zum Beispiel? Also ich habe ihr jetzt erzählt, dass ich seit einem Jahr keine Freunde mehr habe. Das hat sie natürlich dann auch geglaubt, klar. Und ja, sie wollte unbedingt auch was von mir. Also sie hat sich auch total verliebt in mich seit dieser einen Nacht. Und ja, ich habe gesagt, ich brauche noch Zeit zum Nachdenken darüber und ich möchte sie auch gerne ein bisschen mehr kennenlernen. Jetzt verstrickst du dich natürlich von Tag zu Tag immer mehr rein. Ne? Ja. Jeder Tag ist für dich negativ. Ja, richtig. Wenn du jetzt ganz in dich gehst und ganz ehrlich, weil die beiden, es ist ja letztendlich leider Gottes auch so, dass man das auch alles vergleicht, auch Menschen miteinander vergleicht. Wer ist dir denn wichtiger? Wen liebst du mehr? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich denke mal, also die Freundin, die ich jetzt schon seit einem Jahr habe, die liebe ich auf jeden Fall mehr. Begehrst du sie auch noch und richtig? Ja, das schon, weil es ist so, also wir haben uns früher jeden Tag gesehen, dann ist es, wenn man sich zu häufig sieht, dann lässt das irgendwie ein bisschen nach. Und ja gut, dann ist er weggezogen. Und dann haben wir uns nur noch jedes Wochenende gesehen, weil ich bin berufstätig und unter der Woche ist das halt schlecht auf so eine Was ja auch okay ist. Ja klar, dann haben wir es nur halt am Wochenende gesehen, da haben wir uns immer besser verstanden, wir haben uns immer mehr geliebt und so. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich die andere dann kennengelernt habe, die wohnt natürlich jetzt direkt in meiner Umgebung. Du willst es auch bequem haben, ne? Ja. Ist das Gefühl für deine alte Freundin denn irgendwie nach unten abgefallen, seitdem die neue da ist, oder ist es auch konstant geblieben? Nee, es ist auf jeden Fall abgefallen, weil manchmal am Wochenende habe ich mir eine Ausrede einfallen lassen, ja, tut mir leid, ich bin eingeladen zum Geburtstag von meiner Großmutter. Um mit der Neuen zusammen zu sein. Um mit der Neuen zusammen zu sein. Ich war jetzt auch schon häufiger mit ihr weg gewesen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Sascha. Es führt überhaupt keinen Weg daran vorbei, dass du eine Entscheidung triffst. Ja, das ist richtig. Das weißt du wahrscheinlich selbst auch. Ja. Und die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Die Frage ist nur wirklich, dass du dich für die Person entscheidest, der du dich am meisten verbunden fühlst. Und das ist wahrscheinlich genau die schwierige Frage, ne, mit der du dich jetzt im Moment umschlägst. Ja, also früher habe ich immer gesagt, niemals fremdgehen, niemals einen Seitensprung machen. Und was ist passiert? Nur nach einem Jahr jetzt hat man sich so dran gewöhnt, das ist immer das Gleiche, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann halt ist eine Abwechslung auf einmal da. Das ist natürlich dann wieder was ganz anderes. Was würdest du denn machen, wenn deine Freundin, die jetzt 100 Kilometer entfernt ist, wenn die sowas täte, wie das, was du jetzt getan hast? Ja. Würdest du ihr das verzeihen? Nee, also ich glaube auf gar keinen Fall. Du siehst, und du tust ihr das an. Ja. Ja gut, ich weiß, dass ich ja damit weh tue, aber also ich sage es mal so, mein Glück ist es, dass es keiner von beiden weiß. Deswegen zieh die Notbremse. Ja. Und ich bin ja eigentlich immer so der Freund der offenen und ehrlichen Worte, aber ich würde in diesem Fall an deiner Stelle der Frau, für die du dich jetzt entscheidest, ich würde dir das nicht erzählen erstmal, weil das so eine Verletzung ist. Ja, das ist klar. Gut, ja, bei der alten Freundin, wenn ich ihr jetzt sagen würde, nee, es tut mir leid, es geht nicht, dann hätte ich irgendwie Angst, sie auch als guten Freund zu verlieren, weil ich denke mal... Ja gut, aber du kannst ja nicht alles haben, Mensch. Nee. Klar, die Gefahr besteht, dass du sie als guten Freund verlierst, natürlich. Manch eine Liebe lässt sich eben nicht umwandeln in eine Freundschaft, das geht nicht. Ich sag mal so, also mein Denken war jetzt immer die alte Freundin zur Liebe und die anderen für den guten Sex. Wie zur Liebe. Also doch eine Beziehung mit der alten Freundin? Ja, und dann halt und nur mit der neuen fürs Bett. Aber du signalisierst ja, du bist ja überhaupt auch der neuen gegenüber nicht ehrlich. Wenn du der von Anfang an klar gemacht hättest, hier ist eine reine Sexgeschichte. Aber der gaukelst du ja auch eine eventuelle Beziehung vor. Ne? Du sagst ja, ich brauche nur noch Zeit, um mich auf dich einzulassen. Und du sagst ja nicht knallhart, Mädchen, ich finde dich gut, aber ich will nur Sex von dir. Tust ja auch nicht. Nee, das nicht. Also gut, das war jetzt in der ersten Nacht halt, die erste Nacht nach der Diskothek, wo wir schon miteinander geschlafen haben. da wollte ich ihr schon sagen, ich war kurz davor, nur ich sag mal, wie soll ich sagen, sie hat mich heiß gemacht. Mhm. Und tja, dann ist es halt passiert und dann wollte ich sie auf gar keinen Fall sagen. Ich weiß einfach. Nee, du hättest dann aber am anderen Morgen sagen können, pass auf, ja, das war eine gute Sexgeschichte, können wir auch nochmal machen. Aber ich will auf keinen Fall etwas Näheres von dir. Aber das hast du wahrscheinlich auch wieder nicht gemacht, weil du berechnend rangegangen bist, weil du dann gedacht hast, somit vergraule ich sie mir. Ja, richtig. Ich denke mal, also wenn ich ihr gesagt hätte, ja, ich will nichts von dir, also es ist keine Liebe da. Dann wäre die weg gewesen. Nur für One-Night-Stand, mhm. Dann wäre sie wahrscheinlich weg gewesen, hätte gesagt, nee, dann tut mir leid. Weil sie ist auch auf Beziehung aus, das ist das Problem. Das ist das Problem, deswegen musst du musst jetzt was tun, Sascha. Ja, das ist klar. Jetzt frage ich dich aber noch, findest du das nicht riskant, hier anzurufen? Und deine Stimme ist nicht verändert, wenn eine von den Mädels das jetzt zufälligerweise hört? Ja, dann habe ich die gewisse Karte gezogen. Dann hast du, dann brauchst du es hier gar nicht direkt ins Gesicht zu sagen, sondern es ist jetzt über den Äther gegangen. Ja, richtig. Aber ich denke mal, das wird um diese Zeit jetzt nicht mehr. Das so denken sein. Oft viele ja. Und dann ist es dann doch passiert. Klar. Gute und baldige Entscheidung, Sascha. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Ja, gut. Ciao. Danke. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. Das war der Start in die Woche in der Technik Jeanette Krause. Und morgen haben wir ein Thema. Das Thema heißt zu spät. Und ich möchte mich mit euch unterhalten, wann ihr in eurem Leben schon mal zu spät gekommen seid. Das meine ich jetzt nicht sexuell, vielleicht auch sexuell, können wir auch drüber reden. Aber vielleicht, wenn, dass ihr zu spät gekommen seid, um Hilfe zu leisten. Zu spät gekommen seid, um mit jemandem zu reden noch, der vielleicht dann verstorben ist. Oder dass ihr zu lange gezaudert und gezögert habt, euch zu entscheiden für irgendetwas. Und dadurch ist alles im Bach runtergegangen und es ist euch den Händen entglitten. Also, zu spät. Gorbatschow hat gesagt, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. So dramatisch müssen wir es vielleicht nicht sehen, aber vielleicht auch morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr mich erreichen, uns erreichen, unter der Nummer 0800 567 8111. Um 1 sind wir da im Radio, bei uns live und im Wiedersehen. Ich wünsche eine gute und eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen. Bis dahin, ciao.